Die Zerstörung der Familie wird mit Hilfe eines hemmungslosen Hedonismus vorangetrieben, der zugleich als Vehikel der Gewöhnung der Masse an die Normalität der Tötung von Menschen dient. Der ungeborene Mensch beraubt jeder Würde des Rechts auf Leben und körperliche Unversehrtheit, durch Mehrheitsbeschluss entsorgt, seine Beseitigung zum Grundrecht erhoben, geht aber den anderen nur voraus. Die Gewöhnung an die Normalität der Barbarei erfolgt schleichend und schrittweise. Die Familie als Hort der Geborgenheit und der sozialen Sicherheit wird ersetzt durch die Vereinzelung, die Einsamkeit des Egoisten, der sich selbst zum Objekt der Abhängigkeit durch die staatliche Maschinerie der Bevormundung degradiert. Auch sein Lebensrecht wird in Frage gestellt, sobald er nicht mehr nützlich ist. Die Gewöhnung der Masse an die Verfügbarkeit des menschlichen Lebens, die Hinnahme der massenhaften Tötung und Beseitigung von Menschen, ebnet der Mentalität des Genozids, des Völkermords, den Weg. Der ultimative Völkermord, die Vernichtung der Menschheit, ist das eigentliche Endziel des Sozialismus. Die Misanthropie von Marx und Engels, von der ihr Schriftwechsel zeugt, würde der Wissenschaft auf Grundlage der redaktionell später gereinigten gesammelten Werke durch Kautsky gar nicht zur Verfügung stehen, wenn nicht Igor Schafarewitsch eine ganze diesbezügliche Zitatensammlung in sein Werk Der Todestrieb in der Geschichte eingebaut hätte. Die Religion, für die Kommunisten Opium für das Volk, muss für die Durchsetzung dieses Programms natürlich beseitigt werden, sofern sich ihre Sprecher und Würdenträger nicht für die Entmenschlichung alles Menschlichen vereinnahmen lassen. Dieser Prozess erfolgt durch Unterwanderung, Ausdünnung, Verfremdung, Entkernung und stellt sich durch die Anpassung an den hedonistischen Zeitgeist von ganz alleine ein. Kunst, Kultur und Musik ereilt das gleiche Schicksal aus den gleichen Gründen. Missbrauch und Verflachung oder Verbot sind die Alternativen, die die Ordnung der Unfreiheit der Kunstwelt anzubieten hat. Die Gesellschaftsordnung der Unfreiheit ist aber für die Sozialisten und ihren satanischen Spiritus Rector keineswegs ein Selbstzweck und Zielbahnhof ihrer Reise. Der unfreie Mensch, der seine eigene Würde nicht mehr erkennen kann und sich selbst auf seine Rolle als Teil der Masse reduziert, wird im Namen und Auftrag dieser Masse zu jeder Tat bereit sein. Er wird, und die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist voller Beispiele hierfür, in der vollen Überzeugung für das wahre, Gute und Richtige zu kämpfen, unvorstellbare Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen, ohne mit der Wimper zu zucken. Da die Gesellschaft der Unfreiheit den wirtschaftlichen Kollaps naturgesetzlich zur Folge hat, müssen ihre herrschenden Eliten ebenso zwingend Sündenböcke finden, um den Zorn der Masse auf diese zu lenken. Der Völkermord ist die ebenso unausweichliche Folge. Deshalb hat Schafarewitsch den Sozialismus als Todestrieb bezeichnet. Der dämonisch gewollte Gipfel des Bösen, die gegenseitige massenhafte Vernichtung des Menschen anstelle des aus der Freiheit resultierenden harmonischen Zusammenlebens, ist die Endstation der Ordnung der Unfreiheit. Es ist der Untergang der Zivilisation im Genozid. Der Zug der Unfreiheit hat also eine Endstation. Genozid und Untergang der Zivilisation. Vor dieser Wahl stehen unsere Völker also heute wirklich. Freiheit oder Untergang. Es ist diese Auseinandersetzung, durch die sie dieses Hörbuch navigieren oder ihnen wenigstens bei der Orientierung helfen will. Teil 1 soll ihnen daher zunächst einen Überblick über unsere aktuelle wirtschaftliche und damit auch gesellschaftliche Lage geben. Insbesondere wird sich Kapitel 2 auch mit der Frage der Wirkung der sogenannten Corona-Politik auf die wirtschaftliche Gesamtlage auseinandersetzen. Diese Politik ist der Brandbeschleuniger der Katastrophe und hat die Verschwendung unserer knappen Ressourcen durch die Politik auf ein Niveau gehoben, das sonst nur ein Krieg erreicht hätte.